Ich möchte Ihnen und durch Sie allen amerikanischen Brüdern mitteilen, dass die deutschen Freimaurer als Individuen die großen Grundsätze der Weltmaurerei nicht aus den Augen verloren haben. Ebenso wenig sind sie den Pflichten der Brüderlichkeit untreu geworden, selbst wenn an letztere aus Feindesland appelliert wurde. Nach Beendigung des gegenwärtigen Krieges werden wir aufs Neue die Verbrüderung der Menschen aufzurichten suchen, und die Haltung der Freimaurerei wird derart sein, dass wir ohne Makel auf dem Schild und ohne uns entschuldigen zu müssen in die Gemeinschaft der Freimaurerei wieder eintreten können. Dr. Dierks wurde als Zeuge darüber vernommen, ob er während des Weltkrieges diese ungeheuerlichen Sätze an die Freimaurer Amerikas geschrieben hat. Er sagte am 15. März 1932 unter anderem Folgendes aus: Ich war Großarchivar 26 Jahre hindurch der Großloge zu den drei Weltkugeln und Chefredakteur des amtlichen Organs dieser Großloge. Ich habe viel über Logenangelegenheiten geschrieben. Ich war auch in Amerika und habe dort freundschaftliche Beziehungen gehabt. Ich kann mich aber, wie gesagt, nicht erinnern, dass ich an einem meiner Bekannten in Amerika einen solchen Brief gerichtet habe. Wenn mir gesagt wird, dass der Inhalt dieses Briefes von dem Freimaurergegner Gruber in einer seiner Schriften wiedergegeben ist, so ist mir auch das unbekannt. Ich kenne allerdings Gruber als einen gründlichen und wissenschaftlichen Forscher auf dem Gebiet der Freimaurerei. Beim Studium des freimaurerischen Schrifttums fällt es auf, dass der Jesuit Gruber, der ursprünglich die Freimaurerei scharf bekämpfte, später von Freimaurern wiederholt gelobt und anerkannt wird. Die Darlegung der inneren Gründe dieser Tatsache überschreitet die Aufgabe, die sich diese Schrift gestellt hat. Mitte Juni 1928 hat zwischen dem Freimaurergegner, dem Jesuitenpater Hermann Gruber, und den Freimaurern Dr. Kurt Reichel, Eugen Lenhoff und Osram Lang in der Jesuitenresidenz in Aachen eine eintägige Aussprache stattgefunden. Nach dieser Aussprache fällt es auf, dass Gruber in dem freimaurerischen Schrifttum mit Anerkennung erwähnt wird. Wer die vielen Bindungen der Hochgrad-Freimaurer kennt und wer sich anhand dieser Schrift und anhand anderen Schrifttums davon überzeugt hat, in welcher Weise Hochgrad-Freimaurer mit der Wahrheit umgehen, der wird eine solche Aussprache, wie sie in Aachen stattfand, für zwecklos halten. Es hat für einen völkischen Deutschen auch keinen Zweck, sich mit einem Rabbiner über das Judentum zu unterhalten. Weder der Hochgrad-Freimaurer noch der Rabbiner werden richtige Auskunft erteilen, zumal der Rabbiner meistens noch Hochgrad-Freimaurer einer jüdischen Loge ist. Weiter in der Aussage: Ich war auch mit einer Amerikanerin verheiratet. Mir ist auch bekannt, dass die amerikanischen Logen vor dem Kriege zu den deutschen Logen Beziehungen unterhielten. Infolge meiner großen und zahlreichen Beziehungen zu den Amerikanern erhielt ich während des Krieges aus Amerika Anfragen, und zwar von deutsch-amerikanischen Freimaurern, was denn nun aus ihnen werden sollte, wenn Amerika ebenfalls in den Krieg eintreten werde. Die an mich gerichteten Briefe habe ich beantwortet. Es ist also möglich, dass aus einem meiner Privatbriefe etwas entnommen und veröffentlicht ist, ohne mein Wissen und Willen. Die Aussage des Freimaurer Dierks ist bezeichnend für die Art und Weise, wie Freimaurer versuchen, belastende Tatsachen abzuschwächen. Die Versicherung, dass die Freimaurerei den Pflichten der Freimaurerei treu blieb, auch wenn an diese Pflichten aus Feindesland appelliert wurde, enthält das Eingeständnis des Volksverrates. Nach seiner Zeugenaussage hält es der Freimaurer Dierks durchaus für möglich, dass er in einer Zeit, in der deutsche Soldaten durch amerikanische Granaten verbluteten, den amerikanischen Freimaurern schrieb, an die freimaurerischen Pflichten der deutschen Freimaurer könne auch aus Feindesland mit Erfolg appelliert werden. Die Verbrüderung der Angehörigen der Feldloge zum aufgehenden Licht an der Somme mit den Angehörigen des Großorients und das Schreiben des Großbeamten Dr. Dierks an die amerikanischen Freimaurer dürften in diesem Zusammenhang genügen. Stellen wir diesen innigen Beziehungen deutscher Freimaurer zu den Freimaurern feindlicher Länder gegenüber, was der stellvertretende Generalstab in Berlin am 3. Mai 1917 an das Polizeipräsidium in Berlin schrieb. Stellvertretender Generalstab der Armee, Abteilung Römisch 3b, 5102, Groß A Römisch 2, Abwehr TB Römisch 3, Nummer Römisch 57 geheim. Berlin NW 40, den 3. Mai 1917, Moltkestraße 6. Von einem angesehenen Kaufmann aus Bremen ist zur Sprache gebracht worden, dass noch immer die Fäden zwischen der deutschen Freimaurerei und der ausländischen existieren und dass noch immer durch diese Kanäle eine erhebliche Spionage betrieben wird. Es soll sich um hochstehende Herren handeln, welche zum Teil in den Ämtern sitzen und durch welche Nachrichten ins Ausland gehen, vielleicht ohne deren Wissen, welche geeignet sind, das Deutsche Reich zu schädigen. Das Polizeipräsidium Berlin hat einen Freimaurer, von dem er wusste, dass ihm sein Volkstum höher stand als die Freimaurerei, um seine Mitwirkung bei der Bekämpfung dieses Spionageherdes gebeten. Dieser Freimaurer hat den zuständigen Beamten eine Aufzeichnung übergeben, in der es unter anderem heißt, dass die Logen wie vor Kriegsausbruch untereinander Fühlung genommen haben, ist bei der Organisation der Freimaurerei selbstverständlich. Auch dass jede Spionage durch sie möglich ist, die auch erfolgreich ausgeübt wird. Besonders bemerkenswert in dieser Aufzeichnung sind folgende Sätze. Nicht eingeweihte Staatsmänner und Regierungen stehen oft vor Erscheinungen und anscheinend aus dem Zusammenhang des politisch-internationalen Lebens gerissenen Ereignissen, über deren Ursache ein Dunkel lagert und deren Wirkungen sie daher oft mit falschen Mitteln bekämpfen. Anscheinend zusammenhanglos tauchen bald hier, bald dort Dinge auf, die die Welt in Aufregung, Völker untereinander in Spannung und die Diplomaten in Verlegenheit bringen. Eine Verschwörung, ein Aufstand, ein Attentat, Pressefeldzüge mit folgenden Börsenpaniken, ein Krieg, diesmal der Weltkrieg, immer sieht die Allgemeinheit oft über Nacht Tatsachen sich gestalten, deren Grundursachen selten klar zu erkennen oder nachzuweisen, geschweige denn zu verhindern sind. Nur der Wissende, der Eingeweihte oder Erleuchtete ist nicht überrascht. Sie kennen mehr als die Ursache, sie wissen genau, welches die Motive und die Werkzeuge sind. Diese durch viele Eide zur Verschwiegenheit verpflichteten, die unbekannten Oberen der Geheimbünde sind es, die seit Jahrhunderten in die Geschichte der Völker eingegriffen haben und es weiter tun werden. Diese übernommene Verschwiegenheit tragen sie umso lieber, als ihrem Machthunger, Sinneskitzel und wirtschaftliche Ziele reichste Nahrung sind. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf den Einfluss, den die internationale Hochfinanz auf die Vorbereitung und auf die Auswirkung der Seeschlacht am Skagerrak ausgeübt hat und anscheinend sogar auf die Durchführung der Schlacht. Vergleiche die eingehende Darstellung in dem von General von Letter-Vorbeck herausgegebenen großen Werk »Die Weltkriegsspionage«, Original-Spionagewerk, Verlag Justin Moser in München, und auf das am 28. Juni 1935 vom Institut zur Erforschung der Freimaurerei Berlin herausgegebene Buch »Hoch- und Landesverrat der Feldlogen im Weltkriege«. Jeder Leser, gleichgültig welchem Volk er angehört, möge sich nach allem, was er bis jetzt über die überstaatlichen Mächte und ihre Einflüsse bekannt geworden ist, in Ruhe seine Gedanken darüber machen, ob die obigen Feststellungen des Hochgrad-Freimaurers zutreffen oder nicht. Das Wirken der freimaurerischen Internationale ist erst dann in vollem Umfang festgestellt, wenn bei jeder einzelnen Großloge ermittelt ist, welche andere inländische und ausländische Großlogen sie anerkennt, mit welchen anderen inländischen und ausländischen Großlogen sie außerdem den amtlichen Verkehr pflegt, wer die gegenseitigen Vertreter und Ehrenmitglieder sind und wenn die Archive der Großlogen geöffnet sind.